Kesselflicker, Musikanten, Scherenschleifer, Komödianten, Taschenspieler, Maulwurfsfänger, Seifer, Huren, Bänke, Sänger, alle trifft man auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Löffel, Schnitzer, Besen, Binder, Krüppel, Greise, Bettelkinder, arme Juden und Zigeuner, Kammerjäger, Dirnenstreuner, fängt man ein und jagt man fort, heute hier und morgen dort. Kartenleger, Branntweinsäufer, Porzellan- und Knopfverkäufer, Deserteure, Bärenführer, Körbeflechter und Hausierer, alle trifft man auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Arbeitslose Feldarbeiter und so weiter und so weiter. Aber niemals trifft man an Kaiser, König, Edelmann. Auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Arbeitslose Feldarbeiter und so weiter und so weiter. Aber niemals trifft man an Bürgersleut und Handelsmann, die Beamten und Minister und schon gar nicht Doktor Pfister.